Staat. Die Schulen voller Ausländer und PDS. Und kennt nicht mal solch deutschen Held wie unseren Rudolf Hess. Geschichte, den Stern von Judas streicheln.